So, heute am Sonntag, den 5.5.2024, begrüße ich alle ganz herzlich. Täuschung durch Bilder. Ja, wir haben ja gesehen, bei Corona, an jedem Abend bekamen wir in den Nachrichten, furchtbare Zahlen zu sehen. Rote Viren mit langen, stacheligen Saugnäpfen und furchtbaren Berichten dazu. Und gewesen ist 2020 das Jahr mit der niedrigsten Sterblichkeit innerhalb der Epoche, wo Aufzeichnung und Statistik betrieben wird. Wir haben uns schon das letzte Mal ein paar Gedanken darüber gemacht. Glauben wir diese virtuellen Bilder oder vielleicht nur das, was wir wirklich selber sehen können? Nun, in vielen Fällen ist das nicht möglich, weil das selber sehen wäre vor Ort und dort kann man oft nicht hin, entweder ist es zu weit oder es gibt keinen Grenzübertritt, weil sie verboten ist, die Grenze zu übertreten. Aber neulich haben wir gesehen, dass es in Berlin brennt. Davon kann man mal ausgehen, auch wenn da ganz unterschiedliche Berichte darüber veröffentlicht wurden. Es soll eine Firma Diehl da gebrannt haben. Das heißt, jene Berichte, die schon ein kleines bisschen mehr gesagt haben, die haben gesagt, die Firma heißt Diehl. Andere haben nur gesagt, es brennt. Okay. Aber diese Firma Diehl ist eine Metallverarbeitungsfirma, die zusammen mit dem sogenannten Bodenseewerk Gerätetechnik, BGT, Metalllegierungen herstellt, Metallveredelungen macht und dergleichen. Und sie stellen für das sogenannte Iris-T-Flugabwehrsystem Dinge her. Das heißt, sie produzieren das eigentlich. Und das ist ein Flugabwehrsystem, was eigentlich gebraucht wird für die Ukraine. Das ist sogar schon zugesagt. Nun, was ist dieses Ding? Iris-T, ja, Iris-T steht für Infrared Imaging System, Tail Thrust Vector Controlled. Und es war die Antwort auf eine, ja, auf so eine Art kleines Sputnik-Schock, als nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung die Westmächte in den Besitz restlicher DDR-Bestände von MiG-29As kamen, der Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee und zusammen damit auch mit den Flugkörpern des Typs R-73, das waren Luftabwehrraketen, haben sie festgestellt, dass die den westlichen sehr überlegen waren und haben dann so eine Art Schock gekriegt und haben gesagt, wir müssen was ganz Neues da als Antwort draufsetzen. Und da ist dann dieses Iris-T entwickelt worden. Naja, dreimal dürft ihr raten, wer Diehl da angesteckt hat. Ja, das war entweder jemand aus Deutschland, der nicht will, dass dieses Zeug geliefert wird, oder es war jemand aus Russland, der hier als, vielleicht sogar als deutscher Bürger, residiert und auch nicht will, dass da weiter Waffen in die Ukraine kommen. Also auf jeden Fall Leute, die zumindest mal den Gedanken haben, dass es da friedlicher zugehen soll und dass man besser eine diplomatische Lösung denn eine mit weiteren Waffen suchen sollte. Wie sinnvoll das dann ist, Leute und Gebäude zu gefährden und anzustecken, sei mal dahingestellt. Aber wir sehen, es tut sich da was. Auch sehen wir das sowohl bei den russischen Führungskräften im Militär als auch bei den Amerikanern immer mal wieder ein General. Naja, bei den Russen sagt man, er verschwindet einfach, was da wirklich passiert und was dort dann später mal zu berichten sein wird, ist eine andere Sache. Die halten ziemlich dicht. Im Westen gibt es mehr Lecks und da kommt es dann raus, dass so war jemand oft vor Gericht oder vor dem sogenannten Court Martial verschwindet und dann abgeurteilt wird. Da werden Tiefstaatler aus dem System genommen und natürlich der Tiefstaat panikt. Naja, dann sehen wir auch, dass die Front im Donbass völlig zusammenbricht. Also da ist gar nichts mehr, was irgendwie noch hält. Die Elitetruppen, das sind diese Azovs, ja, die haben sich jetzt schon zum zweiten Mal geweigert, da bei Artyomovsk in die Bresche zu gehen. Dort gibt es nämlich signifikante Geländegewinne durch die Russen. Die machen jetzt ganz so, wie es kommt. Ja, die haben das jetzt laufen lassen, so lange als Stellungskrieg, um die ukrainische Armee gegen diese Stellungen anrennen zu lassen und zermürbt zu werden. Und jetzt können die nimmer und wollen auch nimmer. Und sie haben auch kein Gerät mehr, kriegen keine neue Leute mehr, zumindest keine, die sich überhaupt noch als Militär bezeichnen lassen würden. Die kriegen nur noch Kranke und Demente und was weiß ich. Ja, und dann sagen die, nö, das können wir nicht machen. Das funktioniert nicht mehr. Und dann gehen die entweder gar nicht erst hin, oder sie drehen um und gehen heim, oder sie laufen über zu den Russen, was natürlich die vernünftigste Art im Moment ist, wenn sie das schaffen, weil die behandeln sie A gut und B sind sie erstmal aus dem Spiel und müssen nicht mit Repressalien zu Hause dann rechnen. Wer umdreht, muss ja heim. Jetzt kommt Shoigu und spricht zum allerersten Mal in dieser ganzen Sonderoperation der Russen in der Ukraine von einer Offensive. Also ich meine, nicht nur er, sondern alle Russen haben bisher nicht einmal das Wort Offensive in den Mund genommen, es sei denn im Zusammenhang mit den ukrainischen Offensiven, die ständig angekündigt wurden und nie stattfanden. Aber jetzt ist allererste Mal von einer russischen Offensive die Rede. Und wahrscheinlich bestätigt sich das, was ich vermutet habe, wenn die Böden getrockneter sind, dann rauscht's. Dann werden erstmal die Brücken gesprengt am Dnieper und dann kann man das Land in großen, großen Zügen einnehmen. Das heißt, der Westen wird dieses Land, das er als Staat bezeichnet, wer kein Staat ist, Ukraine ist kein Staat, nicht mehr bis zu den US-Wahlen halten können. Diese 61 Milliarden Dollar, die da neulich rausgeballert wurden, die sind vergebliche Liebesmühe. Und auch alles, was danach kommt. Auch dieser 10-Jahres-Plan, den der Schnelensky mit dem Biden ohne Kopf da machen möchte, das ist absoluter Irrsinn. Denn die haben noch nicht mal mehr bis zur Wahl, geschweige denn 10 Jahre. Naja, und der Westen spricht von F-16, von der Kertschbrücke und noch weiteres Gerede. Und Russland antwortet, unsere Stärke ist die Wahrheit und wir schreiten voran bis zum Sieg. Das heißt, für die gibt es sowieso keine Verhandlungslösung mehr. Die machen jetzt, was sie wollen, erreichen die Ziele, die sie wollen. Und ich bin sicher, dass das auch Odessa und die ganze Brücke bis rüber nach Transnistrien und Gagausien einbezieht. Und dann haben sie eigentlich das, was ihre Bevölkerung schützt. Ja, und in den USA geht's richtig rund, da ist Bambule mit den Palästinensern Protesten an US-Universitäten. Die sind ja nicht für Palästina. Das sind einfach nur dieselben Antifa-Leute, die vor 4 Jahren, sowas taucht ja komischerweise immer nur im Wahljahr auf und auch nur immer dann, wenn jemand namens Trump gewählt werden will, da tauchen diese komischen Proteste auf, dann brennen die Innenstädte, dann brennen die Unis oder irgendwas anderes, aber es brennt und die blockieren jetzt zum Beispiel alle Studenten, aber ganz besonders gerne blockieren die Juden, die da studieren wollen. Und anders als in deutschen Unis müssen die ja Gebühren zahlen und zwar nicht schlecht. Das sind ja 4- bis 5-stellige Beträge pro Semester fällig, dass die da studieren an diesen Elite-Unis. Naja, und die haben die Gebühren jetzt gezahlt, kommen aber nicht mehr in ihre Gebäude und schon gar nicht mehr in die Bibliotheken und was nicht. Das heißt, da gibt's dann viele Reibereien mit der Polende. Und jetzt kommt der andere Grund, warum das immer in den Unis stattfindet. Diese Unis bekommen viel, viel Geld, illegitimerweise aus dem Nahen Osten und islamischen Staaten. Die melden sie gesetzwidrigerweise nicht an. Die müssten ja jede Spende über 200.000, ich glaube 200.000 oder 250.000 Dollar müssten sie anmelden. Das geschieht aber nicht. Diese Beträge sind meistens 10, 20 Mal so hoch. Kriegen aber dafür keinen Ärger, denn die Mittel werden für Wahlkämpfe der Linken, nämlich der Demokraten, wiederum zumindest zum großen Teil gespendet. Und da sieht man dasselbe Bild wie auch vor 4 Jahren, erinnern wir uns bei BLM, an Act Blue. Das war so eine Spendenaufrufgeschichte für diese BLM-Geschichte und für die Antifa. Und diese Gelder sind, was heißt Act Blue? Blue ist die Farbe für die Demokraten. Ja. Und das war also nichts anderes als Geld, was dann in die Kassen und Wahlkampfkonten der Demokraten reingespült wurde. Ja, aber das kippt jetzt langsam, weil die jüdische Gruppe in den USA, und da sind auch viele von den Zionisten dabei, die sagen, Moment mal halt, die protestieren ja gegen das Falsche. Eigentlich sollen sie ja dafür protestieren, dass Israel in Gaza weitermachen darf. Und die dürfen doch nicht jetzt Israel destabilisieren. Wir sind doch die Zionisten, wir geben doch hier den Ton an. Und jetzt sitzen diese Unis zwischen Stamm und Borge, weil das Geld haben sie von den Muslimen genommen. und kriegen aber von den Zionisten die Befehle. Und das reibt sich jetzt. Und da sehe ich den Zusammenbruch dieses ganzen Kasperletheaters. Denn die Polizeien müssen dann da rein. Und dann heißt es von Seiten der Antifa- und BLM-Leute, die da mit anderen Verkleidungen jetzt vortäuschen, jemand zu sein, der sie nicht sind, dass die gegen Palästina sind und nur zur Legitimation Israels einschalten. Und dann wird natürlich der Hass auf A, die Biden-Administration und deren Polizeien immer glühender. Und das ist also eine Lose-Lose-Situation für die, ganz egal, was sie machen. Sie verlieren Stimmen und sie kriegen immer mehr Ärger. Und das geht jetzt im Moment so richtig nach hinten los. In Deutschland ist das nicht ganz so krass, aber ähnlich. Auch hier haben wir ja die Gemengelage, dass wir Staatsräson haben, Israels Existenzrecht und bla. Und auf der anderen Seite immer mehr Leute, die für Palästina wollen und Israel delegitimieren. Und jetzt stehen die auch zwischen Stamm und Borke. Neulich hat man versucht, da mal wieder dem Trump ans Schienbein zu nageln, er hätte das mehr oder weniger legitimiert in Gaza, aber das stimmt so nicht. Er hat zwar gesagt, es wundert mich nicht, dass die Hamas kein Friedens- oder Stillhalteabkommen macht und auch keinen Austausch von Gefangenen, weil Gefangenen machen die eigentlich kaum, denn die töten sie sofort und dann können sie ja nichts mehr austauschen und deswegen geht das nicht. Und jetzt sieht man ja, wie das ganze Ding da weiterläuft. Und der Netanyahu weiß ganz genau, dass es sein politisches Überleben, das hängt einfach daran, dass er jetzt da Erfolg hat in Rafah. Das geht auch da einen sehr reibungsvollen Weg, weil die Zionisten haben ja die Hamas gegründet. Und die Hamas ist ja eigentlich eine Ausgründung vom Mossad. Das heißt, die gehen jetzt gegen die eigenen Leute vor. Aber sie gehen damit auch gegen eine Terrorinfrastruktur vor unter Gaza. Und das ist dieser Tunnelkrieg, der da stattfindet. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass sie jetzt anfangen, mehr von diesen Palästinensern als Flüchtlingen in die USA zu lassen. Aber neulich hat Blinken in Israel und hat das in die Wege geleitet. Und gleichzeitig baut man einen Hafen mit Anlagen zum Verschiffen von Öl und Gas, der nur 30 Kilometer entfernt von diesem Gaza-Öl- und Gasfeld ist, das sie da gefunden haben. Hurra, hurra! Und wer bezahlt das alles? Tada! Das wird aus diesen 95 Milliarden Dollar aus diesem Paket von Mike Johnson bezahlt, nicht? Mike Johnson ist ja von den Zionisten quasi gewählt worden oder die haben seine Wahl ermöglicht. Die haben ihm das Geld zum Wahlkampf zur Verfügung gestellt. Außerdem sind 1000 US-Soldaten dort, die natürlich alle schwimmend dort sind. Ja, die sind noch nicht am Land. Da bauen sie jetzt erstmal so eine Art schwimmende Hafeninsel. Die wird aber auch schon angegriffen und die Soldaten haben den Befehl, dann zurückzuschießen und sich zu wehren. Aber das sind natürlich keine Boots on the ground, so sagt zumindest Lloyd Austin, weil die schwimmen ja noch. Die schwimmen, ja. Die schießen zwar schon aufs Land, aber sie schwimmen noch. Und deswegen keine Boots on the ground. Keine Stiefel auf dem Boden. Naja, und dann war ganz interessant zu beobachten, das Verhältnis zwischen Trump und DeSantis aus Florida, das gesundet so richtig. Jetzt, nachdem DeSantis aus dem Rennen ist, als Mitbewerber in der US-Wahl, als Mitbewerber in der Kandidatur für die Republikaner. Auf einmal hat alles Geschimpfe von Trump auf den DeSantis aufgehört und jetzt haben die sich sogar neulich getroffen im Shell Bay Club in Hollywood, Florida. Das ist also nicht das Hollywood, wo die Filme gedollert werden, sondern da gibt es noch ein anderes. Das ist ja nur eine Stechpalme. Also Hollywood heißt ein Stechpalmengestrüpp. So, und das ist übrigens das Holz, aus dem Zauberstäbe und auch Dirigentenstäbe gemacht werden. Ja, und es scheint eine gute Unterhaltung gegeben zu haben und Einigkeit bei MAGA zusammenzuarbeiten. Und nein, eins kann ich versichern, DeSantis kann nicht Vizepräsident werden in der nächsten Legislatur, weil beide, nämlich Trump und DeSantis aus Florida kommen, haben dort ihren Heimatwohnsitz. Und es darf nicht sein, dass sowohl der Präsident als auch der Vize aus demselben Staat stammen. Außerdem lässt im Grunde genommen Trump die Wähler im Voraus selbst entscheiden, denn das läuft über fast wie so eine Jury. Das Volk ist die Jury. Also er hat jetzt ein paar Kandidaten da ins Visier gebracht und die beobachten das jetzt und dann wird einfach per Umfrage gesehen, wen wollen die da am meisten. Naja, und zwei Tage nach diesem Treffen erlässt DeSantis ein Gesetz, welches Laborfleisch in Florida verbietet. Hurra! Und etwas Ähnliches ist mit Trump und RFK, also Robert Fitzgerald Kennedy Jr. die beiden, da habe ich auch den Verdacht, die stecken mutmaßlich auch unter einer Decke. So wie der Trump vom Leder zieht über diesen RFK, ist das ähnlich wie mit dem DeSantis. Und ich glaube, das Ganze läuft darauf raus, dass der RFK keine Wähler von Trump abzieht. Und der macht da mit. Und die kriegen dann später auch das ihre. Also da, das nennt man Garden of Heroes auf Englisch. Der Garten der, oder der Park der Helden. Im Heldenpark. Also die lassen sich beschimpfen oder beschießen und nehmen Friendly Fire auf sich und bewirken damit bestimmte strategische Dinge, die dann zum Ziel führen und bekommen dann später eben entweder eine tolle Ernennung in diesem Park of Heroes. Das hat man früher so gemacht. Friendly Fire war ja tödlich. Zumindest sehr häufig. Und dann waren da Tote und dann hat man denen Gedenksteine errichtet in diesem Park of Heroes. Heute braucht man das nicht. In diesem virtuellen Krieg gibt es keine Toten, sondern nur Rufgemordete. Und die kann man dann wieder rehabilitieren. Und da müssen wir drauf warten, das müssen wir sehen. Aber ich habe einen starken Verdacht, das ist tatsächlich ein gespieltes Spielchen da zwischen Trump und diesem Robert Kennedy Jr. Man darf auch nicht vergessen, dass Trump seit jeher mit dieser Familie Kennedy ziemlich gut befreundet war, auch vor allem mit dem Sohn von John F. Kennedy. Und das ist ja ein Cousin aus der gleichen Generation mit diesem Robert F. Kennedy. Jetzt hat neulich Trump einen ganz eigentümlichen Coup gelandet, nämlich er ist auf dem Nationalkonvent der Freiheitlichen. Die gibt's da auch in den USA. Es ist zwar nur eine kleinere Partei, die Libertarians, aber auf deren Nationalkonvent ist er aufgetaucht und hat eine Rede gehalten. Also da läuft auch irgendeine Nummer. Und dann Trump und Obama. Inzwischen ist auch jetzt Trump der Schattenpräsident und nicht mehr Obama. Obama hat ja während der ersten Legislatur von Trump so eine Art Schattenpräsidentschaft gespielt. Und da ist der Tisch total gedreht worden und nicht mehr Obama ist der Schattenpräsident. Das könnt ihr nachlesen, das ist auch geplant im Q-Post 4158. Es geht um Aufstand und irreguläre Kriegsführung, denn da ist die juristische Grundlage für den Einsatz des Militärs im Inneren. Deswegen ist das, was da steht im Time Magazine, die titelt »If he wins«, eigentlich nicht ganz richtig, denn es müsste heißen, when he wins, denn es ist nicht eine Frage, ob er gewinnt, sondern nur, wann die Wahl stattfindet. Und dass er die gewinnt, ich glaube, das ist uns allen klar. Naja, Trumps Nachrichten sind manchmal für die Ohren von auch Wahrheitsbewegten ziemlich merkwürdig. Neulich diese 61 Milliarden, denen er angeblich zugestimmt hat, aber eben nur als Kredit. Ja, gut, ich meine, er hat ja gar nichts zu sagen offiziell. Muss man sich auch mal erst überlegen, dass er ja gar keine Funktion hat, in der er anders als nur einen Rat geben könnte. Verantwortung trägt er nicht. Und selbst wenn er sowas sagt, dann muss das nicht sein, dass er die Leute wirklich zu diesem Sachverhalt da angestiftet hätte. Sondern manchmal transportieren diese Aussagen ganz andere Informationen. Und ich glaube, man muss da ein bisschen von folgender Seite dran gehen. Das sind strategische Kommandobefehle, die aber etwas anderes auslösen als das, was sie wortwörtlich sagen. Und neulich haben wir auch eine, wie gesagt, diese Aussage von Trump gehört. Israel wird leider feststellen, dass es viel weniger Geiseln gibt, als derzeit angenommen wird. Das ist der Grund, warum es für die Hamas schwierig ist, einen Deal zu machen. Sie sind nicht mehr in der Lage, die Menschen zurückzugeben, weil viele von ihnen weg sind. Die Hamas ist nicht in der Lage, jüdische Menschen über einen längeren Zeitraum festzuhalten, ohne sie umzubringen. Und es wird nur noch schlimmer werden. Da wurde auch daraus gelesen, dass das eine Art Startbefehl für die Stürmung von Rafah gewesen sein soll. In Wirklichkeit denke ich, dass das andere Kommandos sind. Das mit den 61 Milliarden als Kredite ist zumindest für BRICS jetzt, und das sieht man ja, dass die das durchziehen, der Punkt gewesen, wo sie gesagt haben, wir schalten jetzt den Dollar ganz ab und legen den Turbo endgültig ein und haben ihren eigenen Ländern gesagt, handelt doch auch mit Kryptowährungen untereinander, aber nicht mehr im Dollar. Und jetzt gehen diese ganzen Dollars nach Hause. Und das wird jetzt zu einer Hyperinflation. Übrigens an dem Punkt mal ein Vorgriff. Man hat dann versucht, die Edelmetallpreise nach unten zu manipulieren, obwohl es ja inzwischen verboten ist. Aber welcher Satanist wird sich durch ein Gesetz an irgendwas hindern lassen? Ne? Die machen da einfach weiter, wie sie es wollen. Die haben mit 1,2 Milliarden Unzen Silber Leerverkauf versucht, den Silberpreis nach unten zu manipulieren. Und daraufhin haben dann die Chinesen ihrer Bevölkerung den Rat gegeben, kauft Silber. Und dann, wenn jeder Chinese nur eine Unze kauft, dann ist dieses 1,2 Milliarden Unzen, das ist aufgefressen. Die haben gewartet, bis der Preis ein bisschen fällt. Dann haben sie aufgekauft, zusammen wahrscheinlich auch mit den Indern. Und dann war das wieder tutto paletti. Und die machen jetzt dem tiefen Staat dadurch Angst, dass sie alles verteuern, was die überhaupt noch machen können. Ihr müsst euch überlegen, diese ganzen Waffen, diese Raketen, diese Flugabwehrraketen und all das Zeug, das kostet eine Menge Silber. Und wenn das Silber teuer wird, und dann wird das nicht mehr machbar. Und gleichzeitig werden ja auch dadurch, dass Iran und Israel sich gegenseitig da ein Scharmützel geliefert haben, die Ölpreise immer teurer. Und dann hat diese Kappungsstrategie, also russisches Öl einfach im Preis zu kappen, hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist so richtig nach hinten losgegangen. Das heißt, diese Sachen werden immer teurer, teurer, teurer. Und die ganzen fremden Dollars fließen zurück in die USA. Aber die, ja, da haben Länder Anleihen gekauft und die waren fällig. Und die Fed muss jetzt neues Geld drucken, um diese Länder auszuzahlen. Naja, und die wollen aber vorwiegend lieber Gold, weil sie sagen, das Papierschnipselzeugs, das ist ja nichts mehr wert. Und viele holen ihr Gold aus Amerika zurück. Und dann ist es eben nicht so, dass die Inflation damit gedämpft wird, sondern die wird zur Weißglut hoch erregt. Und das werden jetzt die Amerikaner bald merken. Und das fällt dem Biden so richtig auf die Füße. Naja, und bezüglich Israel hat Trump dann auch ganz andere Töne angeschlagen. Ja? In einem Interview mit Time Magazine zu dem Geschehen um den 7. Oktober letzten Jahres hat Trump dann die Aussage gemacht, Netanyahu habe die gesamte Ausrüstung und Fähigkeit gehabt, den Angriff zu stoppen und hat es nicht gemacht. Er muss diesen Angriff zugelassen haben. Das ist das, was er, worauf er anspielt. Und er sagt ganz genau, wie wir ja nun auch. Die in Israel haben die modernste Ausrüstung und sie hatten alles, um zu verhindern, dass das passiert. Und er stellt auch diese Grenzüberwachung ins Rampenlicht und sagt, die müssen das gewusst haben. Es geht gar nicht anders, als dass die das gewusst haben. Also man kann nicht einfach nur sagen, Trump ist da auf der falschen Seite unterwegs. Das stimmt so nicht. So, aber dann hören wir im Zusammenhang mit diesem Richter Juan Merchan, oder wie die den nennen, Juan Merchan auf Englisch ausgesprochen, immer wieder von einem Gag Order, also einem Maulkorb-Erlass. Also dieser Merchan oder Merchan, der sagt, alle anderen dürfen zwar über den Trump irgendwas erzählen und Böses sagen, aber der darf über das Gericht und über den Fall und alle Beteiligten nichts Böses sagen. Und jetzt war da neulich eine Sache, da hat Trump mal wieder auf Truth Social was rausgelassen und da kamen dann die Begriffe Gag und Gagged, also Maulkorb und mit Maulkorb verschlossen, mehrfach dann vor und er hat dann auch noch was ganz anderes gesagt, nämlich Joe Biden Protection Agency New York Judges Engeron. Also das ist wie so eine Donaudampfschifffahrtsgesellschafts Oberkapitänsmütze. Eine Zusammensetzung von Worten, aber in diesem Wortgetümmel tauchen Protection Agency auf. Und wenn man da mal ein bisschen nachgeht, und dann gibt es eine Pentagon Force Protection Agency, die wurde 2002 gegründet, unter anderem für die Sicherheit hoher Verteidigungsministerialbeamter. Das ist also nicht der normale Secret Service, der normalerweise so Präsidenten bewacht, sondern es geht ja hier um Department of Defense, also DOD-Beamte, Verteidigungsministerbeamte. Und dazu gehört natürlich auch der Commander-in-Chief, also der Oberbefehlshaber. Das ist ja Trump nach wie vor durch diese Continuity of Government. Und er bringt durch diese Wortkette plötzlich dieses Protection Agency, Pentagon Force, wieder ins Spiel. Und ja, da ist ein gewisser Chef, Chris Bargery, der 20 Jahre bei der US Air Force gedient hat, also eine Menge militärische Erfahrung hat. Und der kam 2018 zur Pentagon Force Protection Agency, PFPA, als Politikdesigner und Implementierungsspezialist. Das heißt, macht euch keine Sorgen, wenn Trump inhaftiert werden sollte, denn er hält sich ja nicht an diese Maulkorb-Erlässe. Er sagt ja immer wieder kritische Sachen über Merchan und die entsprechende Gegenseite. Und irgendwann, und ich denke, er spielt es auch wirklich, er lässt darauf ankommen, in den Knast zu kommen, und dann ist er geschützt, nämlich durch PFPA. Und das ist eine Geheimtruppe. Vielleicht habt ihr neulich gesehen, dass Trump im Trump Tower in New York sich getroffen hat mit Taro Aso, einem ehemaligen japanischen Premierminister. Und er hat dem Taro Aso einen goldenen Schlüssel, nämlich den goldenen Schlüssel des White House, in die Hand gegeben. Und da wurden Bilder gemacht und dieser Schlüssel ist auch schön ornamentiert aus solidem Gold. Und wenn man dann mal das Wappen anguckt von der Pentagon Force Protection Agency, und hurra, neben einem flammenden Schwert, ähnlich wie bei uns in diesem Defender-Programm, taucht der goldene Schlüssel auf. Genau der, also der sieht fast genauso aus. Die sind gekreuzt. Auf der einen Seite geht quasi von rechts oben nach links unten der Schlüssel und in die andere Richtung von links oben nach rechts unten geht das flammende Schwert. Also Trump winkt da mit dem Zaunpfahl und beruhigt seine Anhänger, dass da also nichts aus der Schiene läuft. Das ist ja jetzt im Endkampf ist das ganz wichtig, dass die Leute nicht sagen, scheiße, jetzt werden wir schon wieder enttäuscht. Es sind ja viele nach der letzten Wahl fast von der Fahne gegangen, weil sie nicht verstanden haben, warum Trump diese Wahl 2020 verloren gegeben hat, obwohl sie überwältigend gewonnen wurde. Es kommen ja immer mehr Fakten ans Licht, dass also eine große Zahl an Wählern betrogen hat und mehr als eine Stimme abgegeben hat. Und dass diese Zahl allein den Vorsprung, mit dem angeblich dieser Biden gewonnen haben soll, ums 10- bis 20-fache übersteigt. Also da ist massiv betrogen worden. Aber Trump zeigt ja auch, durch diese vielen Prozesse, die er da gegen sich laufen hat, wie korrupt das Justizsystem, nicht nur das Wahlsystem, sondern auch das Justizsystem ist und wie stark das unterwandert ist. Das ist ja auch in Deutschland so. Man bekommt hier kein Recht vor Gericht. Da bin ich immer gespannt, wie auch dieser Fall Füllmich ausgehen wird. Ich rechne mit einer Verurteilung auf aller fadenscheinigsten Begründungen. Das heißt Hauptsache Verurteilung. Naja, und achtet mal auf die Wetterphänomene. Überall kracht's in der Atmosphäre und es kommen Wassermassen runter an Orten, wo das eigentlich ganz unüblich ist. Jetzt kann man sagen, okay, das sind Racheakte des Tiefstaates für irgendwas, was nicht so gelaufen ist, wie die wollen. Kann natürlich sein. Aber ich denke immer noch an die Tunnelkriege und dass Tunnel geflutet werden. Und da muss Wasser her. Und die Wetterwaffen, die sind natürlich dazu ganz besonders gut geeignet. Man springt irgendwo ein Loch rein und dann bringt man Wasser ins Spiel und dann läuft das voll. Also wenn ihr mal zum Beispiel das Wort Iran.mil eingibt und dann noch das Jahr 2019, dann kommt er auf ein, glaube 130-seitiges Dokument. Allein beschreibt das die Befestigungsanlagen und Untergrundanlagen im Iran. Ja, das ist aber nicht nur im Iran so, das ist im ganzen Nahen Osten ist das alles ziemlich stark unterkellert. Und da wird jetzt im Moment aufgeräumt und da kommt eben immer wieder Wasser ins Spiel. Auch in Südamerika sieht man das. Also wundert euch nicht über die Atmosphäre, die wird so ein bisschen in eine Gemischungslage gehalten und es regnet öfters. Auch in China, ja, da hat es neulich zum Beispiel gehagelt mit handballgroßen Hagelkörnern, also das ist was ganz Außergewöhnliches. Naja gut, aber da muss man vorsichtig sein, sich nicht vorschnell in irgendwelche Meinungen drücken zu lassen. Nehmt es einfach mal zunächst nur wahr und interpretiert das weniger, sondern wartet ab, was daraus wird. Ich will jetzt hier mal abschließen. Wir sind wieder an der Zeitgrenze angelangt und sage euch einen schönen Sonntag und wünsche euch eine nächste Woche eine schöne. Macht's gut, prüft das alles nach. Ihr wisst ja, wie das ist mit der Meinung. Die müsst ihr euch zu eigen machen. Nicht einfach nur zuhören und sagen, ja, ja, das ist so. Nein, Ansichten muss man überprüfen und sich zu eigen machen. Deswegen ist ja auch dieses Mein in der Meinung. Und das macht man durch Recherche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.